everything's going great except the offering this last May. Alles es geht ganz wunderbar, außer die Spende letzten Mai. Yeah, that was probably the lowest offering month in years, maybe. Also es war ein sehr, sehr niedriger Spendenerlös letzten Monat. Actually, sehr niedrig. Actually dropped under 4,000 Euro. That was like, sind whoa. Über 4,000 im Minus. That's more, alleine im that's Mai. That's more than the whole year loss, you know. We don't want to be for the whole year. We want to be like at the most 1,000 under or something. Am Ende des Jahres wollen wir höchstens 1,000 drunter sein. Und jetzt sind wir über 4,000 drunter. There's probably a number of reasons why that would happen. Es gibt wahrscheinlich eine Menge Gründe, warum das passiert ist. We all get kind of familiar with giving. Ja, wir werden es einfach so irgendwie gewohnt zu geben. So. And we think, hey, everything, as soon as we all think, hey, everything's going well. Und sobald wir denken, ja, es geht alles gut. The problem is we all think that at the same time. Dann denken wir das alle zur gleichen Zeit. Everything's going well, I can put a little less. And then everybody does it at the same time. It's like supernatural. Jeder denkt, naja, es läuft eh gut, da kann ich ein bisschen weniger reingeben. Und wenn das alle zur gleichen Zeit machen, dann geht es einfach bumm und runter. And then we're also going into the summer. Und jetzt kommt auch der Sommer. So we don't want to come into September 15,000 or 10,000 in debt. Und wir wollen nicht im September 10 oder 15.000 Euro Schulden haben. It would hurt everything. It would hurt the Bethel project. Das würde nicht nur das Bethel Projekt berühren. So I just want to encourage you to go before the Lord. Also möchte ich euch ermutigen, geht einfach vor den Herrn. If you didn't give anything last month, you can double it this month. Wenn ihr letzten Monat nichts gegeben habt, dann könnt ihr diesen Monat das Doppelte geben. Because we give for two reasons. Weil wir geben aus zwei Gründen. We give out of thankfulness to God for all he's done. Wir geben aus Dankbarkeit Gott gegenüber für alles, was er getan hat. We give out of love for God. Wir geben aus Liebe zu Gott. So we give in faith out of love for God. Wir geben im Glauben aus Liebe zu Gott. But we also give in hope. Aber wir geben auch in Hoffnung. And first we give out of thankfulness. Also Nummer eins ist, wir geben aus Dankbarkeit. But we also give out of expectation. Aber wir geben auch in Erwartungshaltung. Because we know that God will honor those who honor him. Weil wir wissen, dass Gott die ehrt, die ihn ehren. So Proverbs chapter 3. Sprüche 3, verse 7 and 8. Verse 8 und 7 und 8. Or verse 8. It says, honor God from the first of your income. Ehre Gott mit den Erstlingen deines Einkommens. Not the end. Nicht mit dem, was am Ende des Monats übrig ist, mit dem Ersten. And teenagers, if you get a birthday present, honor God from the first of your birthday gift. Und Teenager, wenn ihr ein Geburtstagsgeschenk bekommt, dann gebt Gott davon. Do you know we have people in our church that have sold their house? Es gibt Menschen in unserer Gemeinde, die ihr Haus verkauft haben. Thank you. And gave 10% of the sale price. 10% of the sale price, they gave it to the church. Und haben 10% des Verkaufspreises der Gemeinde gespendet. And so much of what you see that has been done came from those kinds of gifts. Und so viel, was ihr hier im ganzen Gebäude seht, ist von solcher Art von Gaben gekommen. That's what carries the kingdom of God. Das trägt das Königreich Gottes. The kingdom doesn't live on Trinkgeld. It doesn't live on tips. Ja, das Königreich lebt nicht von Trinkgeldern. The kingdom of God is serious. Das Königreich Gottes ist eine ernste Sache. We are contending for the salvation of souls. Es geht um die Errettung von Seelen. We are also influencing other churches by example. Wir beeinflussen auch andere Gemeinden durch unser Beispiel. I had a guy in our church who was coming to church about 20 years ago. Da war ein Mann, der vor etwa 20 Jahren in unsere Gemeinde gekommen ist. And he said to me, I don't agree with this principle about tithing, giving 10%. Er sagte zu mir, ich stimme nicht mit diesem Prinzip überein des Zehnten, des 10% Gebens. That was Old Testament. Das war doch im Alten Testament. That was the law. Das war doch das Gesetz. Said, no, Abraham, it started with Abraham, who was before the law. Und ich sagte, nein, es startete bereits mit Abraham, der vor dem Gesetz war. And Jesus talks about it again in Matthew 23. Und Jesus spricht wiederum davon in Matthäus 23. And again, the book of Hebrews talks about it. Und wiederum im Hebräerbrief. And I said this to him. Und ich sagte Folgendes zu dem Mann. I said, come back in 5 years and let's see what's happening in your church and what's happening in our church. Ich sagte, komm doch in 5 Jahren wieder zurück und lass uns sehen, was in deiner Gemeinde und in unserer Gemeinde passiert ist. He was an elder in another church. Er war ein Ältester in der anderen Gemeinde. 5 years later, he came back. 5 Jahre später ist er dann zu uns zurückgekommen. And we had grown and expanded and done a lot of things. Wir sind gewachsen, haben uns ausgeweitet und viele Dinge schon getan. And next to him were two girls. Und neben ihm standen dann zwei Mädchen. And he said, these are my two sisters. Er sagte, das sind meine zwei Schwestern. They've just moved to Vienna. Sie sind gerade nach Wien gezogen. And I want to put them into your care. Ich möchte sie unter deine Obhut stellen. I want them to be in your church. Ich möchte, dass sie in deiner Gemeinde sind. I thought, wow. Ich dachte, wow. He's the elder of another church, but he wanted them to be in our church. Er ist der Älteste in einer anderen Gemeinde, aber möchte, dass die beiden Schwestern in dieser Gemeinde sind. Because there was so much happening. Weil da so viel vor sich and geht. So much activity and so much that God was doing. So viel Aktivität, so viel, was Gott bewegt. But nothing can happen. Aber nichts kann passieren. Unless we support. Solange wir das nicht unterstützen. Some of the new people in our church are not used to the fact that the church is carried by the support. Einige Leute in unserer Gemeinde, die neu sind, die wissen nicht, dass die Gemeinde von der Unterstützung aller lebt. The attendance is very high these days. Der Besuch ist sehr gut und hoch in diesen Tagen. And it's been growing. Es wächst die Anzahl der Besucher. But the offerings have been going down. Aber die Spende ist zurückgegangen. And it means that the new people aren't necessarily giving and the older people are slacking off. Das bedeutet, dass die neuen Leute vielleicht nicht unbedingt schon geben und die alten, die schon länger da sind, sich einfach zurückhalten. So I just ask you please consider before the Lord. Also ich bitte euch sehr, bitte überlegt vor dem Herrn. We are doing a great work. Wir machen eine großartige Arbeit. And if you think that I and my wife and Mike and Beate and Linda don't work hard enough. Und wenn ihr glaubt, dass meine Frau und ich oder Mike und Beate oder Linda nicht hart genug arbeiten. Tell me what to do and we'll try to work harder. Dann sagt es mir und ich werde versuchen noch härter zu arbeiten. Ich weiß nicht, was ich noch machen könnte. We're giving everything. We're not holding anything back. Wir geben alles, wir halten nichts zurück. And we can really see the first awakening to come to this country. Und wir könnten wirklich die erste Erweckung in diesem Land sehen. By holding hands with the other churches. Wenn wir mit anderen Gemeinden Hand in Hand arbeiten. And being a testimony to them. Und ihnen gegenüber ein Zeugnis sind. We honor God in our giving. Dass wir Gott in unserem Geben ehren. And the church is on the move. Und dass die Gemeinde sich dadurch bewegt. Some pastors don't teach about tithes and offerings. Manche Pastoren lehren nicht über den Zehnten und über Opfer. And there's only one reason why they don't. Es gibt nur einen Grund, warum sie das nicht machen. Because they've never done it. Weil sie selbst nie getan haben. I've been tithing since I was 19 years old. Ich gebe meinen Zehnten, also 10%, seit ich 19 Jahre alt bin. Everything that has come in, birthday money, anything that's come in, inheritance, whatever has come in. Egal, was hereinkommt, Geschenk, Geburtstagsgeld, Geschenke oder wenn ich etwas erbe. 10% goes back to the Lord. Geht ans Königreich. Honor God first. Ehre Gott zuerst. And God will honor you. Und Gott wird dich ehren. It's amazing when we first came, we had nothing. Es ist ganz erstaunlich, als wir erstmals nach Österreich kamen, hatten wir überhaupt nichts. When Mike came, Mike for 12 years he lived on about $125 a month. Mike kam, hat er etwa 12 Jahre lang an rund $125 pro Monat gelebt. And he slept on floors and er hat am Boden geschlafen und in Schlafsäcken. And it's 28 years later. Und jetzt ist es 20 Jahre später. And from nothing, from coming on nothing. Und wir sind aus dem Nichts gekommen. We have a budget of over 30,000 a month now. Und jetzt haben wir als Gemeinde ein Budget von knapp über 30,000 pro Monat. God has given increase. Gott hat im Überfluss zur Verfügung gestellt. We own a building. Es gehört uns ein Gebäude. I couldn't even afford a car. We had the cheapest car. Und seinerzeit konnten wir uns kaum ein Auto leisten. Wir hatten das allerbilligste. The first six cars I owned in Austria were all given to me. Alle die ersten sechs Autos, die ich in Österreich gehabt hatte, das waren alles Geschenke. Because people didn't want them. So weil sie die Leute nicht mehr wollten. I said, I'll take it. Ich habe sie genommen. I'll take it. So anyway. Wie auch immer. Consider that. Überlegt euch bitte das. Thank you for all your giving and all your support. Danke auch für alle Gaben, die ihr schon gegeben habt und für alle Unterstützung. Okay, want to show you that photo from the newspaper? Möchte ich jetzt ein Foto aus einer Zeitung zeigen? I'm sure all of you have seen this. Ich denke, ihr habt das wahrscheinlich alle gesehen. One or two have not. Have you seen this? All of us. Everyone's seen that, right? This was in the paper on Monday. Das war am Montag in der Zeitung. David Alaba siegt für Jesus, right? He's from Vienna. Er ist aus Wien. Meine Kraft liegt in Jesus. Meine Kraft liegt in Jesus. Look at that. 300 million people saw this. 300 Millionen Menschen haben das im Fernsehen gesehen. Isn't that incredible? We are so proud of him. Wir sind sehr stolz auf ihn. Unglaublich. He goes to the Seventh-day Adventist Church. Er geht zur Kirche der Siebentags-Adventisten. We have differences with that church. Ja, es gibt Unterschiede zu dieser Gemeinde. They believe that you have to worship on Saturday. You have to. Sie glauben, du musst am Samstag anbeten. We disagree with that. Wir stimmen damit nicht überein. Nevertheless, aber wie auch immer, he loves Jesus. Er liebt Jesus. Yes. Yes. He's. We're on the same team. Wir sind im selben Team. We're in the same kingdom. Wir sind im selben Königreich. We are proud of him. Wir sind stolz auf ihn. We're talking about. Amen. We are proud of him. Wir sind stolz auf ihn. Didn't matter whether he was Baptist or Pentecostal or whatever. Egal, ob er Baptist ist oder auch Pfingstler, was auch immer. This guy loves Jesus. Er liebt Jesus. Look at that. That's awesome. Wow. Praise the Lord, huh? Preist den Herrn. This could be the beginning of an awakening. The beginning. Das könnte der Beginn einer Erweckung sein. Right? One person. Eine Person. 300 million people read this. Und 300 Millionen Leute haben das gelesen auf seinem Leibchen. If only 1% of them were seriously touched. Wenn nur 1% ernsthaft berührt ist dadurch. How many people is that? Wie viel sind das? Right? 3 million. 3 Millionen. It's just 1%. 1%. Wow. So, Father, we pray for young David Alaba. Vater, wir beten für den jungen David Alaba. Protect him. Beschütze ihn. Give him wisdom. Gib ihm Weisheit. And strengthen him. Und stärke ihn. Father, to bear witness wherever he goes. Vater, dass er Zeugnis ablegen kann, wo auch immer er ist. And bless his church, we pray. Segne seine Gemeinde. In das Jesus beten name. Wir in Jesu Namen. Amen. Amen. Amen. He's a Filipino. Exactly. I was going to say that. Halb Filipino. He's half Filipino and half African. No, he's. Er hat eine philippinische Mutter und einen nigerianischen Vater, ist in Wien aufgewachsen und hat die österreichische Staatsbürgerschaft. Cool, huh? So. We want to give special thanks to our Nigerian brothers and sisters today. Also thank you. Speziellen Dank an unsere nigerianischen Brüder und Schwestern. And to our Filipino brothers and sisters. Thank you. Thank unsere you. Filipinos. Well done. Thank you. Gut gemacht. Awesome. Danke. Someone made a comment that the Christmas tree was still on the terrace last week. Jemand hat einen Kommentar abgegeben, und zwar der Weihnachtsbaum war noch immer auf der Terrasse letzte Woche. Just to comfort you, I took it to the dump. Nur um euch zu trösten, ich habe ihn zum Müll gebracht. I threw it on top of my car. Ich habe ihn auf mein Auto draufgelegt. Then one of the neighbors started taking pictures. Und einer meiner Nachbarn hat dann Fotos gemacht. So I took a picture. Also habe ich auch ein Foto gemacht. And then I came to the dump. Dann bin ich so zum Müllplatz gekommen. And I drove in, he says, what do you have? Bin reingefahren und er hat gesagt, was hast du da? I said, I have some wood. Ich habe da ein bisschen Holz. I have some carton. Ein paar Kartons. And I have a Mother's Day tree. Und einen Tag von Mutter, einen Baum vom Muttertag. It was still green. Yeah. War noch immer grün. We thought of saving it till next year. Wir wollten ihn eigentlich für nächste Weihnachten aufheben. It didn't work. I have to apologize for the terrace. It's just a mess. Ich muss für das Chaos auf der Terrasse mich entschuldigen. Yeah, it's all my fault. I'm sorry. I just don't have the time. Tut mir leid, ich habe einfach nicht die Zeit. The wind blows in and everything. Just the wind comes in. Der Wind bläst da rein, wirbelt alles durcheinander. If you believe that, I'll tell you another story. Wenn ihr das glaubt, dann erzähle ich euch was anderes. Okay, it's a mess. So. I'm going to clean it. I already put 3 hours on Friday. Schon 3 Stunden reingesteckt und ich werde das weiter aufräumen. It's my workshop. Das ist halt meine Werkstatt. It looks like my car. Okay. It looks like my car. Es schaut wie mein Auto aus. Yeah, my car. Okay. Okay. Father, bless these words, I pray. Vater, ich bete, dass du diese Worte segnest. In Jesu Namen. Just very quickly, I have 20 minutes. Sehr schnell, ich habe nur noch 20 Minuten. We're talking about this principle that in Ezekiel chapter 33 verse 11. Wir sprechen über das Prinzip, das in Ezekiel 33, 11 ausgeführt ist. God takes no pleasure. Gott hat keine Freude daran, in the destruction of the wicked. Dass er den Gefallenen oder den Bösen vernichtet. It says, I only want them to turn from their wicked ways so that they can live. Ich möchte haben, dass sie von ihren bösen Wegen abkehren, so dass sie leben können. God takes no pleasure at all in judging anybody. Gott hat keinen Gefallen daran, irgendjemanden zu verurteilen. Das war das Prinzip Nummer eins. Number two, God will do anything he can to keep us from being judged. Prinzip Nummer zwei, Gott wird alles Mögliche tun, um uns davon abzuhalten, dass wir verurteilt werden. Dass wir nicht. Dass wir, ja, aber. Even taking the judgment upon himself. Er würde selbst das Gericht auf sich nehmen. Principle two. Principle three. Prinzip 3. God waits as long as possible to inflict judgment. Gott wartet so lange wie möglich, um das Gericht kommen zu lassen. Hoping that people would turn. Und hofft, dass die Menschen umkehren. And number four, God judges to bring an end to lawlessness. Prinzip Nummer 4, Gott richtet, um der Gesetzlosigkeit ein Ende zu bereiten. He doesn't enjoy any of it. Aber er genießt keine dieser Handlungen. What God enjoys is giving mercy. Was Gott genießt, ist, barmherzig zu sein. James chapter 2, verse 13. Jakobus 2, Vers 13. Mercy rejoices over judgment. Barmherzigkeit triumphiert über Gericht. God enjoys, it gives him such pleasure to give mercy. Gott genießt es sehr, wenn er barmherzig sein kann. Now Proverbs 24, 17 and 18. Sprüche 24, 17 und 18. Do not rejoice when your enemy falls. Freu dich nicht, wenn dein Feind fällt. Because God will see it. Weil Gott wird es sehen. And he will take that person's judgment and put it on you. Und er wird das Gericht von diesem Menschen wegnehmen und auf dich legen. How many of us have experienced that without knowing it? Wie viele von uns haben das schon erfahren, ohne dass wir es überhaupt wussten? We rejoice at someone's downfall. Wir freuen uns darüber, dass jemand fällt. Good for them. Ha, geschieht good. Ihnen recht. How many times have I said that? Wie oft habe ich das schon gesagt? Well, not a lot, but I've said it. Fallweise. Good for them, you know. Ha, geschieht ihnen recht. They deserved it. They were sie such haben a, sie ja verdient. They, ah, die sind ja so mean. So yeah. Ja, geschieht ihnen recht. And God says, don't do that. Gott sagt aber, mach das nicht. If you do that, I will take it away from them and direct it toward you. Wenn du das tust, dann werde ich das Gericht von ihnen wegnehmen und dir überstülpen. Why? Warum? Because you're playing God. Weil du Gott spielst. Which is the greater sin. Das ist die größte Sünde. To judge, we take the place of God. Wenn wir verurteilen, dann nehmen wir den Platz Gottes ein. Now someone, I talked to someone this week and they said, ich habe zu jemandem diese Woche gesprochen und er hat gesagt, there's a situation at work. Meine Situation in der Arbeit, where somebody did something wrong, wo jemand etwas falsch gemacht hat. And they said, you know, it's so hard to bring justice in the situation. Die Person hat gesagt, es ist so schwer, Gerechtigkeit in die Situation reinzubringen. In light of your message. Im Lichte deiner Botschaft. And I said, why? Und ich sagte, wieso denn? Where's the conflict between holding someone accountable? Warum denn? Wo ist denn der Konflikt in der Tatsache, dass man jemanden verantwortlich hält? And not rejoicing in their judgment. Ohne darüber zu frohlocken, dass der gerichtet wird. God's gonna hold the whole world accountable. Gott wird die ganze Welt verantwortlich halten. Every single person will be held accountable by God. Jeder von uns muss Rechenschaft vor Gott ablegen. In Romans 14, 12, every single person. Römer 14, 12 sagt, jeder einzelne Mensch will give an account before God for himself. Wird Gott gegenüber Rechenschaft für sich selbst ablegen müssen. But yet God will not rejoice in having to judge someone. Und doch wird sich Gott nicht darüber freuen, dass er jemanden verurteilen muss. The two coexist. Die zwei Tatsachen bestehen nebeneinander. But then the person said this. Und dann sagte die Person Folgendes zu mir. Is it wrong to have a sense of justice? Ist es falsch, einen Gerechtigkeitssinn zu haben? There has to be justice for this person who almost ruined our company. Da muss es doch eine Art Gerechtigkeit gegenüber dieser Person geben, die Firma fast ruiniert hätte. So here's my question. Und so ist jetzt meine Frage. Do we pursue justice? Suchen wir nach Gerechtigkeit? Can we find justice on the earth? Können wir hier auf der Erde Gerechtigkeit finden? Somebody rapes a young girl. Jemand vergewaltigt ein junges Mädchen. Her emotions are destroyed. Ihre Emotionen sind zerstört. Her future expectations. Ihre Erwartungen an die Zukunft. Of being married. Verheiratet zu sein. Now confused. Jetzt ist sie verwirrt. Mixed emotions about men. Und sie hat gemischte Gefühle Männern gegenüber. She will probably have these memories for life. Wahrscheinlich wird sie lebenslang diese Erinnerungen mit sich tragen. But we want justice. Und willst jetzt einfach Gerechtigkeit so haben. We're gonna put the guy in prison. Also werden wir diesen Mann einsperren. I wanna see justice. Ich möchte Gerechtigkeit sehen. We'll put him in prison for life. Wir werden ihn lebenslang einsperren. Yes. And maybe we'll put him in the worst prison. Und wahrscheinlich ins schlechteste Gefängnis. Und wahrscheinlich werden die Leute, die dort auch mit ihm inhaftiert sein, maybe sind, ihn selbst vergewaltigen. Then he'll know what it feels like. Und dann wird er wissen, wie das sich anfühlt. And he'll suffer his whole life. Und dann wird er sein ganzes Leben darunter leiden. In a high security prison. In einem Hochsicherheitsgefängnis. And we'll have justice. Und wir werden endlich Gerechtigkeit haben. Is that justice? Ist das Gerechtigkeit? When I was in Russia, als ich in Russland war, they tell me that 75 million Russians died in World War II. 75 million. Da wurde mir gesagt, dass 75 Millionen Russen im Zweiten Weltkrieg umgekommen sind. That's what they tell me. Das ist, was sie mir gesagt haben. So we get the Gestapo, we get the Nazi leaders and all these. Also wir nehmen jetzt einfach die ganzen Nazi-Führer und die Gestapo. We bring them before the court. Dann bringen wir sie vor Gericht. And we execute them. Und dann exekutieren wir sie. That's justice. Das ist doch Gerechtigkeit. Is that justice? Ist das Gerechtigkeit? That's satisfying? Ist das befriedigend? There's a low end of justice and there's a high end. Also es gibt so eine schwache Form und eine starke Form von Gerechtigkeit. Executing someone for doing something wrong. Jemanden zu Tode zu bringen für etwas, was er falsch gemacht hat. Putting someone in prison for life for raping a girl. Oder lebenslang einzusperren für eine Vergewaltigung. Is the low end of justice. Das ist eine einfache Form von Gerechtigkeit. The high end of justice. Aber die richtige, die echte Gerechtigkeit is to have this girl completely restored. Ist, dieses Mädchen wieder vollständig herzustellen, which is impossible. Was eigentlich unmöglich ist. Because now she's scarred for life. Weil jetzt hat sie Wunden für ihr ganzes Leben. Unless außer God steps into the picture. Gott tritt auf die Bildfläche. And I was thinking about this week and I found something really, really amazing. Ich habe diese Woche darüber nachgedacht und habe wirklich etwas ganz Erstaunliches herausgefunden. In Romans chapter 12, in Römer 12, verse 17. Vers 17. It's on page 2. Yeah. It says, never pay back evil for evil to anyone. Vergelte niemals Böses für Böses irgendjemandem gegenüber. Okay. Verse 19. Vers 19. Never take your own revenge. Nimm niemals selbst die Rache in deine Hand. But you know what that word revenge is? Wisst ihr, was dieses Wort Revenge, Rache heißt? It's justice. Das ist Vergeltung. It's not the word revenge. Es ist nicht das Wort Rache. The word revenge means I'm going to, that's what it means, I have a definition. Revenge is I'm going to inflict punishment to someone in retaliation. Vergeltung heißt, dass ich jemanden bestrafe, und zwar löse ich eine Heimzahlung für erlittenes Unrecht aus. For the injury that was inflicted to me. Eben für diese Verletzungen, die ich erhalten habe. That's revenge. Das ist Rache oder Vergeltung. You burned my house down? Du hast mein Haus niedergefackelt. Well, I'll burn your house jetzt down. Werde ich deines abfackeln. And that's justice. Und das ist doch Gerechtigkeit. Is that justice? Oder? That's das not Gerechtigkeit? Justice. Nein, das ist keine Gerechtigkeit. You burned my house down. Du brennst mein Haus nieder. You build me a new house. Bau mir ein neues auf. That's better. Das ist besser. That's justice. Das ist Gerechtigkeit. At your expense. Auf deine Kosten. That's even better than the other house. Das ist sogar besser jetzt das Neue als mein That's altes. Justice. Das ist Gerechtigkeit. Can we see justice in the world? Können wir Gerechtigkeit in der Welt sehen? When Nathan came to David, als Nathan zu David kam, and he said, there was a man who took a lamb, und sagte, da war ein Mann, der hat ein Lamm genommen. And he took it from the other. He took it from the man. The king, ja. A rich man took it from the poor man. Ein reicher Mann hat es einem Armen weggenommen. And David got angry. Und David wurde zornig. And he said, that man deserves to die. Und er sagte, dieser Mann verdient es, getötet zu and werden. He needs to pay back fourfold. Und er muss vierfach dafür zurückzahlen. Is that justice? Ist das Gerechtigkeit? If somebody runs Cody over. Wenn jemand über Cody überfährt, or let's say poisons Cody, oder ihn vergiftet, and they find out who did it, und man herausfindet, wer es gemacht hat, and the judge says, you gotta buy him four bulldogs. Und der Richter sagt, du musst ihm vier Bulldoggen kaufen. Oh, that's justice, right? Das ist Gerechtigkeit, oder? Four bulldogs can replace my pet. Vier Bulldoggen können mein Haustier ersetzen. But, you know, when we talk about, I wanna see justice, wenn wir so darüber sprechen, ich möchte Gerechtigkeit sehen, can we ever really find justice? Können wir dann wirklich Gerechtigkeit sehen? Is this what we want to pursue? Ist das, wohin wir streben? I want to see justice. Ich möchte Gerechtigkeit sehen. Really, we're saying, I want to see justice on the low end. Aber das heißt, ich möchte Gerechtigkeit im geringsten Ausmaß sehen. I want to see a tooth for a tooth. Zahn für Zahn. You kicked my car. Du hast mein Auto beschädigt. I kicked your car. Jetzt werde ich dir reinfahren. You dented my car. Du hast mein Auto verbeult. I dented your car. Jetzt verbeule ich deins. You punched my younger brother. Du hast meinen jüngeren Bruder geschlagen. I punched you. Jetzt werde ich dich hauen. You gave him a black eye. Du hast ihm ein blaues Auge geschlagen. I gave you two. Jetzt werde ich dir zwei that's justice. Reinhauen. Das that's ist Gerechtigkeit, justice. Oder? Nein. That's the low, das that's the lowest ist end. Nicht Gerechtigkeit. Das ist eine ganz primitive Gerechtigkeit. The highest end. Aber die richtige is full recompense. Gerechtigkeit. Now watch what I found. Ist eine Wiederherstellung. Never take your own justice, beloved. Nehmt nie, Geliebte, die Gerechtigkeit. But leave room for God's anger. In die Hand, aber lasst dem Zorn Gottes Raum. For it is written. Weil es steht geschrieben. Vengeance is mine, I will repay. Die Vergeltung ist mein, ich werde zurückzahlen. But it's not the word vengeance. Aber es ist nicht dieses Wort Rache. I almost fell out of my chair when I checked the Greek on this. Ich bin fast aus meinem Stuhl gefallen, als ich die griechischen Kommentare durchgesehen habe. Check the Greek yourself. Schaut euch mal selbst das Griechische an. It says this. Es heißt da folgendermaßen. Justice is mine, says the Lord. Die Gerechtigkeit ist mein, sagt der Herr. More accurately, it says full justice is mine, says the Lord. Genauer gesagt heißt es, die volle Gerechtigkeit ist mein, sagt der Herr. Or we could say, the highest end of justice belongs to me. Wir könnten sagen, die höchste Form der Gerechtigkeit gehört mir, sagt der Herr. I am the only one who can bring about true justice. Ich bin der Einzige, der wahre Gerechtigkeit bringen kann. I will repay. Ich werde zurückzahlen. And the word repay is not a negative word. Und das Wort zurückzahlen ist nicht negativ besetzt. It's just simple, I will repay. Es heißt einfach, ich werde zurückgeben. In Colossians chapter 3, in Kolosser 3, verse 24, Vers 24, Paul writes to the slaves, schreibt Paulus an die Sklaven. Serve your master. dient euren Herrn, even if he's unjust, selbst wenn er ungerecht ist, even if you're suffering injustice, selbst wenn du Ungerechtigkeit durch ihn leidest, serve him as though he was Jesus, diene ihm so, als ob er Jesus wäre, and God will reward you. Und Gott wird dich dafür belohnen. The word reward is the same word. Das Wort belohnen ist das gleiche Wort. God will repay you. Gott wird dir dafür zurückzahlen. So this verse is saying, also dieser Vers besagt, full justice, die volle Gerechtigkeit, or true justice, oder die wahre Gerechtigkeit, complete justice, völlige Gerechtigkeit, lies with me, liegt in mir. And I will repay, und ich werde zurückgelten, in both directions, in beide Richtungen. Now I looked at the Amplified in Hebrews chapter 10, verse 30. Ich habe in der erweiterten Bibelfassung geschaut, in Hebräer, Hebrews chapter 10, verse 30. Hebräer 10, Vers 30. It's on verse, page 2. It's right there. Okay. Listen to what the Amplified says. Hört mal, was die erweiterte Fassung der Bibel sagt. It says, vengeance is mine. Also, die Gerechtigkeit liegt bei mir. Gerechtigkeit or vengeance? Oder vengeance. Also, die Rache ist mein? Ja, die Rache ist mein. Okay. Did I say that right there? Die Rache ist mein, all right? Retribution and the meat and the giving out of full justice rests with me. Bei mir liegt die Heimzahlung und dass ich volle Gerechtigkeit herstelle. I read this at the end of my study. Am Ende meines Studiums habe ich das gelesen. It's right there. Und ich dachte, ah, da steht's ja genau. Watch, I will repay. Ich werde zurückzahlen. I will give exact compensation. Ich werde eine exakte Kompensation dafür geben, says the Lord. Sagt der Herr. I will solve and settle and cause, I'm sorry, I will solve and settle the cause and the cases of my people. Ich werde richten und klären und lösen entscheiden über die Auseinandersetzungen zwischen meinen Leuten und über deren Grund. Vengeance, Rache, is the low end of justice. Ist die primitive Form von Gerechtigkeit. It's directed at making the violator pay. Ist darauf gerichtet, dass der Übeltäter zahlen muss. Some people have had family members killed or murdered. Manche Leute, Familienmitglieder, wurden getötet oder ermordet. And they wait to see the person executed. Und sie schauen zu, wie die Person exekutiert wird. And oftentimes you hear the words, und oft hört man dann die Worte, justice has been done. Die Gerechtigkeit hat gesiegt. Yes, it has been done, but it's only the low end. Ja, Gerechtigkeit hat gesiegt, aber nur die Primitive. You still lost your daughter. Du hast doch noch immer deine Tochter verloren. And your daughter is worth 100,000 of those guys. Und deine Tochter ist doch 100,000 dieser Burschen wert. That guy's not worth anything in light of the daughter he took. Der Bursche ist überhaupt nichts wert im Lichte dessen, dass er diese Tochter umgebracht that hat. That guy could die 100,000 deaths and your daughter still not coming back. Und dieser Bursche könnte 100,000 Mal exekutiert werden und deine Tochter würde noch immer nicht so leben. There's no justice. Also gibt's keine Gerechtigkeit. Not the high end, not full justice. Keine völlige Gerechtigkeit. It lies with God. Denn die liegt nur bei Gott. And God promises us that he will bring about justice. Und Gott verspricht uns, dass er Gerechtigkeit bringen wird. He will bring about the compensation for the violated. Er wird Kompensation für den Verletzten cool? bringen. God's justice is not just making the violator pay. Gott macht nicht nur, dass der Übertreter zahlen muss. God's justice is seeing that the violated are more than compensated for the offense. Sondern Gott sorgt dafür, dass der Verletzte mehr als kompensiert wird dafür, für das, was er erlitten hat. We have the story of Hannah. Wir haben da die Geschichte der Hannah and Peninnah. Und Peninnah. And there was Hannah couldn't have children. Hannah konnte keine Kinder bekommen. What's her name? Peninnah or Peninnah? She was making fun of Hannah. Peninnah hat die Hannah da verspottet. They were both married to the same guy. Beide waren da mit dem gleichen Mann verheiratet. Every year she would just make fun of her. Und jedes Jahr hat sie wiederum über sie gespottet. She was mocking her. Sie hat sie verspottet. And making her cry. Und hat sie zum Weinen gebracht. So, God brought about full justice. Aber Gott hat volle Gerechtigkeit gebracht. He gave her a son. Er hat ihr einen Sohn gegeben. And it was Samuel. Und das war Samuel. Probably he was the father of all prophets. Wahrscheinlich war er so der Vater aller Propheten. He started all the prophetic schools in Israel. Er hat die ganzen Prophetenschulen in Israel gegründet. And God gave her more children. Und Gott hat Hannah noch mehr Kinder gegeben. It doesn't say that God punished the other girl. Das heißt nicht, dass Gott die andere Frau bestraft hat. God brought about justice by blessing Hannah. Gott hat Gerechtigkeit dadurch gebracht, dass er Hannah gesegnet hat. And probably the other girl reaped what she sowed anyway. Und wahrscheinlich ist die andere ohnehin in Nachteil geraten. So the point today, also der Punkt heute, God says, Gott sagt, justice is mine. Die Gerechtigkeit ist, gehört mir. When we take justice in our hands, wenn wir die Gerechtigkeit in unsere eigenen Hände nehmen, we are settling for the low end. Dann ist das eine primitive Gerechtigkeit, mit der wir uns zufrieden geben. So what? You get somebody back. Also ich werde zurückzahlen. You pay them back. Du zahlst ihnen das Heim. You rejoice when they fall. Du freust dich darüber, dass sie fallen und dass ihnen schlecht Justice, geht. Satisfaction. Gerechtigkeit, das befriedigt mich. Like a caveman. So wie ein Höhlenmensch. Yeah, I mean, it's just primitive. Das ist primitiv. And when we do that, und wenn wir das machen, we take what God wants to do into our hands. Dann nehmen wir das in unsere Hände, was eigentlich Gott tun möchte. And God says, you know what? I would have done justice, und Gott, but since you did it, I won't. Sagst du, weißt du was? Ich hätte wahre Gerechtigkeit gebracht, aber nachdem du das versucht hast, werde ich das gar nicht mehr machen. Joseph was sold into Egypt. Josef wurde nach Ägypten verkauft by his brothers, durch seine Brüder. A complete injustice. Völlige Ungerechtigkeit. And yet, at the end of the story, und doch am Ende der Geschichte Joseph says, you meant it for evil, sagt Josef, ihr habt es für böse erachtet. But God meant it for good. Ihr wolltet das Böse, aber Gott hat es gut gemeint. God brought about full justice. Gott hat volle Gerechtigkeit hergestellt. Amen. Amen. So let's have this in our church culture. Lass uns das in unsere Gemeindekultur einpflanzen and realize, und erkennen, there's a high end and a low end of justice. Dass es eine primitive Form, aber auch eine hohe Form von Gerechtigkeit and gibt. When we take justice into our hands, und wenn wir die Gerechtigkeit in unsere eigenen Hände nehmen, at best, das Beste, was dann passieren kann, it's still on the low end. Ist dann noch immer die primitive at Form. Best, it's only an eye for an eye. Höchstens ist es dann ein Auge für ein Auge. At best, it's only you lose, I lose. Es ist dann höchstens eine Verlierersituation für beide. You hurt me, I hurt you. Ich verletze dich, ja. Ah, du verletzt mich, dann verletze ich dich auch. That's the lowest level of justice. Das ist die primitivste Form von Gerechtigkeit. If we give it to God, aber wenn wir es Gott abgeben, God will give us the highest end. Isn't dann wird that cool? Gott wahre Gerechtigkeit geben. That is so awesome. Das ist doch erstaunlich. Because all things work together. God is working all things together for the good. Weil Gott wirkt alles zum Guten. For those who love him. Für die, die ihn lieben. He will work all injustice. Er wird alle Ungerechtigkeit to the good, to the best. Zum Guten bringen. In the Elberfelder, it says zum Besten. Zum Besten. Right? Let's pray. Lass uns beten. Father in heaven, thank you today. Himmlischer Vater, danke heute. Justice lies with you. Die Gerechtigkeit liegt bei dir. You will recompense good and bad. Du wirst Gutes und Schlechtes ausgleichen. You will recompense pride. Du wirst Stolz and humility. Und Demut ausgleichen. You will honor those who honor you. Du wirst die ehren, die dich ehren. And you will not honor those who don't honor you. Und du wirst die nicht ehren, die dich verunehren. And so, Father, we pray this morning. Deswegen beten wir heute Morgen, Vater. That our church would be so rooted and grounded in your love. Dass unsere Gemeinde so sehr gegründet und verwurzelt sein möge in deiner Liebe. And all of our hearts would continually return to the wonder of your mercy. Und dass all unsere Herzen sich wieder zuwenden dem Wunder deiner Barmherzigkeit. Maybe there's somebody here this morning. Vielleicht ist heute Morgen jemand hier. And you've never received Jesus in your life. Du hast noch niemals Jesus in dein Leben aufgenommen. He's alive. Er lebt. He loves you. Er liebt dich. He knows you. Er kennt dich. And he can step into your life. Und er kann in dein Leben eintreten. And reveal himself to you. Und sich selbst dir gegenüber offenbaren. It begins with a prayer. Es beginnt mit einem Gebet. Would you like to pray with me? Möchtest du mit mir beten? And give your life to Jesus. Und Jesus dein Leben übergeben? Pray a simple prayer like this. Bete einfach ein ganz einfaches Gebet, so wie dieses. But speak it. Lass es uns aussprechen. God in heaven, Gott im Himmel, forgive me my sin. Vergib mir meine Sünden. All the wrong I've done. All das Falsche, was ich getan habe. I pray. Das bete ich. Fill me with your love. Fülle mich mit deiner Liebe. Show yourself to me. Zeig dich selbst mir. In Jesus' name, I pray. In Jesu Namen. Amen. Bete ich das. Amen. Amen. If we confess our sin, wenn wir unsere Sünden bekennen, God is faithful, ist Gott treu and just und gerecht, to forgive us. Um uns zu vergeben. Isn't that cool? Ist das nicht toll? Let's bow our heads again. I wrote down a few verses I would like to speak out over. Beugen wir unsere Häupter und ich möchte einige Verse über euch aussprechen. Just get comfortable and close your eyes. Macht euch bequem, schließt eure Augen. And relax. Und entspannt euch. Relax in his presence. Entspann dich in Gottes Gegenwart. God is for you. Gott ist für dich. God is for you. Gott ist für dich. And he wants to do something wonderful for you every day. Und er möchte jeden Tag etwas Wunderbares für dich tun. He cares for you. Er kümmert sich um dich. He knows everything about you. Er weiß alles über dich. And he doesn't think one bad thought about you. Und er hat keinen einzigen schlechten Gedanken über dich. He will help you find a way through your problems. Er wird dir helfen, einen Weg durch deine Probleme hindurchzufinden. He is going to help you get through your difficulties. Er wird dir durch deine Schwierigkeiten hindurch helfen. Why? Warum? Because he loves you. Weil er dich liebt. He loves you. Er liebt dich. And your only job on this earth. Und deine einzige Aufgabe hier auf der Erde is to be the beloved. Ist einfach der Geliebte oder die Geliebte zu sein. No matter what you're facing right now in your life. Egal was du jetzt in deinem Leben durchmachst. God is with you. Gott ist mit dir. And he's on your side and he's fighting for you. Und er ist auf deiner Seite und er kämpft für dich. He will walk you through it. Er wird dich da durchbringen. And even if your situation doesn't change right away, und selbst wenn sich deine Situation nicht augenblicklich verändert, his presence will go with you. Seine Gegenwart wird mit dir gehen. He will never, ever leave you. Er wird dich niemals verlassen and never forsake you. Oder versäumen oder im Stich lassen. Oder im Stich lassen. He says, I will be with you even to the end of the age. Er sagt, ich werde mit dir sein bis ans Ende aller Zeiten. And instead of shame and dishonor, und statt Scham und Entehrung, you will enjoy a double share of honor. Wirst eine doppelte Portion von Ehre genießen. And if there's anybody here who has been shamed or dishonored, wenn hier jemand ist, der beschämt oder entehrt wurde, or somebody ruined your reputation, oder jemand deinen Ruf ruiniert hat, God promises, Gott verspricht, you will enjoy a double share of honor. Du wirst eine Doppelportion von Ehre genießen. This is Isaiah 61. Das ist Jesaja 61. You will receive double for all your trouble. Du wirst das doppelte Gute erhalten für all deine Schwierigkeiten. And have everlasting joy. Und immerwährende Freude haben. For I, the Lord, love justice. Weil ich, der Herr, liebe Gerechtigkeit. I hate wrong. Ich hasse das Falsche. And I will faithfully give them their recompense. Und ich werde ihnen treu Kompensation geben. And I have a word for parents. Und jetzt habe ich noch ein Wort für die Eltern. I will turn the hearts of the fathers to their children. Ich werde das Herz der Väter den Kindern zuwenden. And I will turn the hearts of the children to their fathers. fathers. Und ich werde die Herzen der Kinder den Vätern zuwenden. And your sons and your daughters are coming home. Und deine Söhne und Töchter werden heimkehren. So remember, all you have to do on this earth is be the beloved. Also merkt euch, alles, was ihr hier auf dieser Erde tun müsst, ist einfach nur die oder der Geliebte zu sein. And just let him love you. Und lass ihn dich einfach lieben. And let him fight your battles for you. Ihn die Schlachten für dich kämpfen. He is on your side. Er ist auf deiner Seite. He will give you back everything that the locust has eaten. Er wird dir alles zurückgeben, was der Fresser genommen hat. He will give you back double. Er wird dir doppelt zurückgeben. Like we heard. Wie wir gehört haben. Don't take justice into your own hands. Nimm die Gerechtigkeit nicht in deine eigenen Hände. Commit everything to the Lord. Gib alles an den Herrn ab. And he will make your innocence radiate like the dawn. Und er wird deine Unschuldigkeit strahlend machen, so wie die Morgenröte. And the justice of your cause will shine like the noonday sun. Und die Gerechtigkeit wird wie die Mittagssonne scheinen. Be still in the presence of the Lord. Sei still in der Gegenwart des Herrn. Wait patiently for him to act. Warte geduldig darauf, dass er handeln wird. You don't have to do anything. Du musst nichts tun. Remember what Jesus did when he was on the cross. Erinnert euch, was Jesus getan hat, als er auf dem Kreuz hing. And we are to follow in his footsteps. Und wir wollen ja in seinen Fußspuren wandeln. It says when he was on the cross. Es heißt, als er am Kreuz hing. They hurled their insults at him. Da haben sie ihn verspottet oder ihn beleidigt. He did not retaliate. Aber er hat es ihnen nicht heimgezahlt. But he entrusted himself to the one who judges justly. Aber er hat sich selbst dem anvertraut, der gerecht richtet. He entrusted himself to the one who judges justly. Er hat sich selbst dem anvertraut, der gerecht richtet. Jesus, we give you our cause. Jesus, wir geben dir alle Dinge. We give you our situation. Wir legen dir unsere Situation hin. And we thank you that you will fight for us. Und wir danken dir, dass du für uns kämpfen wirst. If you need healing, stand. Wenn du Heilung benötigst, dann steh jetzt bitte auf. Jesus, you took justice upon yourself at the cross. Jesus, du hast die Gerechtigkeit auf dich selbst genommen am Kreuz. You took our sin. Du hast unsere Sünden getragen. And you gave us your righteousness. Und du hast uns deine Gerechtigkeit dafür gegeben. You took our sicknesses. Du hast unsere Krankheiten genommen. And you gave us health. Und du hast uns Gesundheit gegeben. And this was something you did justly. By the law, rechtmäßig. Und das ist etwas, was du einfach gesetzmäßig getan hast, rechtmäßig. You carried our afflictions. Du hast unsere Bedrohungen getragen. And so right now we receive our healing. Und deswegen empfangen wir jetzt deine Heilung. On the basis of justice. Basierend auf Gerechtigkeit. Not because we're good. Nicht, weil wir gut sind. Not because we deserve it. Nicht, weil wir es verdienen. But because you paid for it. Aber weil du dafür bezahlt hast. And you gave the highest price. Und du bezahltest den höchsten Preis. Your own blood. Dein eigenes Blut. So in Jesus' name. So in Jesu Namen. Receive justice. Empfange Gerechtigkeit. Receive your healing. Empfange deine Heilung. Amen. Amen. You may be seated. Könnt euch setzen. If you need prayer, the prayer team is ready to pray for you in the prayer room. Wenn ihr Gebet braucht, das Gebetsteam wartet auf euch im Gebetsraum. And let's pray for our lovely Linda. She's in the hospital now. Und lasst uns jetzt für unsere liebe Linda beten. Sie ist im Spital. She got some contractions a little bit early. Sie hat die Wehen sehr frühzeitig bekommen. Little Kaylin wants to come out. Die kleine Kaylin möchte schon raus. So we're going to ask God to leave her in a little longer. Und wir bitten jetzt Gott, dass sie einfach noch länger drinnen bleiben kann. Jesus. Thank you. You do what you do best. Danke, du tust, was du am besten kannst. Touch Linda right now with your healing touch. Berühre Linda jetzt mit deiner Heilungskraft. And little Kaylin. Und die kleine Kaylin. And thank you that she will come at the perfect time. Danke, dass sie zum perfekten Zeitpunkt geboren werden wird. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen.